der nächsten Zeit stehen die schwersten Entscheidungen und die schwierigsten Kämpfe vor dem arbeitenden Volk. Der Reichstag ist hier zusammengerufen worden, ohne dass die Reichsregierung eine umfassende Replik gegeben hat über ihre Politik, geschweige denn, dass sie Vorschläge unterbreitet hat, wie sie den Schwierigkeiten Herr zu werden versucht. Die Reichsregierung will hier noch einmal eine Vollmacht erhalten durch die Notverordnungsfront, die bisher alle Anschläge, die gegen das arbeitende Volk durchgeführt wurden, gut geheißen hat. Sie will Vollmacht haben, zu dem Zweck, neue Anschläge gegen das arbeitende Volk durchzuführen und zum anderen, um eine Basis zu haben für die Verhandlungen, die durchgeführt werden, Zusammensetzungen in Preußen und im Reich. Sie will Vollmacht haben, die neuen Raubpläne auf das arbeitende Volk, zugleich auch für die Verhandlungen, die sie durchführt in Lausanne oder in Genf, mit den imperialistischen Mächten, in der Reparationsfrage, wie in der Frage der Donau-Lösung, wie schließlich in der Frage der Kreditbeschaffung und des großen Blocks der imperialistischen Mächte gegen die Sowjetunion. Die Arbeiterklasse ist unmittelbar bedroht durch neue Anschläge auf die Löhne. In den letzten Tagen hat die Schlichtungsmaschine des Herrn Stegerwald dafür gesorgt, dass Millionen in ihren Löhnen betrogen werden sollte. Herr Stegerwald hat angekündigt, die vollständige Beseitigung, etappenweise Beseitigung der Sozialversicherung in den Gemeinden wird durchgeführt. Ein rücksichtsloser, brutaler Angriff auf die Unterstützungssätze der Wohlfahrtserwerbslosen. Eine Gemeinde nach der anderen, eine Großstadt nach der anderen, ein Kreis nach dem anderen, sie erklären, sie sind am Ende ihrer Kräfte, sie können die Erwerbslosenunterstützung nicht zahlen. So soll vorbereitet werden die vollständige Beseitigung, so soll vorbereitet werden die Arbeitsdienstpflicht, so soll ein neuer Raubzug durchgeführt werden, so sollen neue Steuern eingeleitet werden, so soll schlimmer als zuvor noch dem arbeitenden Volk die Haut vom Leibe gezogen werden. Und was hat man versprochen vor wenigen Wochen? Wie ist man aufgetreten und hat erklärt, was alles geschehen soll? Wie hat man die Arbeiter zu täuschen versucht? Wie hat man dem Mittelstand Verheißungen gemacht? Von allen Parteien, von den Notverordnungsparteien, wie von den Nationalsozialisten. Und jetzt sehen die arbeitenden Massen, die Versprechungen sind nicht bloß in den Wind gemacht, sie werden ausgenutzt zu dem Zweck, um nun im Gegenteil das arbeitende Volk noch schwerer zu treffen. Wir als Kommunisten, wir haben vor den Wahlen in allen Kämpfen um die Notverordnung die Frage so gestellt, wartet nicht auf Parlamentskombinationen, die euch eine Besserung eurer Lage bringen werden. Wartet nicht darauf, dass Versprechungen wahrgemacht werden. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg des Massenkampfes. Es gibt für euch nur einen Weg, den Weg der Roten Einheitsfront zur Durchsetzung eurer Forderungen. Und wenn hier Herr Breitscheid gesprochen hat davon, man muss den kapitalistischen Staat in seinen Grundfesten erhalten, um ihn dann zum Arbeiterstaat zu machen, so ist das der Betrug am arbeitenden Volk, wie er durch die ganze Politik der Sozialdemokratischen Partei hindurchgeht, zu vertrösten von einem Jahr zum anderen, von einem Jahrzehnt zum anderen, von einer Ausplünderung zur anderen, von einem Terror zum anderen. Je mehr abgebaut wird an den einfachsten, elementarsten Lebensrechten, Bewegungsrechten der arbeitenden Klasse, umso unverschämter kommen sie und sagen, ihr müsst doch diesen Staat der Ausbeuter, diesen Staat, der euch ausplündert, der euch unterdrückt, erhalten. Es gibt keine andere Möglichkeit. Wir setzen gegenüber diesen schamlosen Betrugsmanövern, die versucht werden, das klare Ziel, dieser Staat muss zertrümmert werden. Wir sagen, die Krise des Kapitalismus ist so angewachsen, dass die Frage steht, wenn die Menschen, das arbeitende Volk, leben wollen, muss der Kapitalismus vernichtet werden. Ja.